nicht hier. Dies rufet ein Geschick, wie seinem Herzen fühlen. O wann großes Glück, wie seinem Herzen fühlen. Schon war ich nah im Staube, dem laute Spur zum Raube. Dahin, ja dahin gestreckt zu sein. Nun ist es mir geworden, den Mörder selbst zu haben. Nun ist es mir geworden, den Mörder selbst zu morden, den Mörder selbst zu morden. Ich rufe dein Geschick, Triumph.